Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Heute Montagnacht, freie Themennacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ist das natürlich möglich. Ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich muss das ja immer wieder so in diesem Ritual sagen. Die, die ihr schon lange hier bei mir seid, kennt das ja, aber es gibt ja immer wieder neue Zuschauer, neue Zuhörer. Da muss ich das immer so ein bisschen erklären. Also wenn wir eine freie Themennacht haben, dann kann man hier anrufen und über Gott und die Welt mit mir reden, über all das, was euch so auf den Nägeln brennt. Da sind gar keine Grenzen bei den Themen gestellt oder gesetzt. 0800 5678 111. Erster Anruf heute Nacht in dieser Woche ist der Ben und Ben ist 19 Jahre alt. Ich grüße dich. Moin. Moin. Was ist los? Ja, mein Problem ist, ich habe einen verschobenen Kiefer. Verschobenen Kiefer? Ja. Unterkiefer. Unterkiefer, genau, ja. Das heißt, das sieht alles ein bisschen schief aus, wenn man dich jetzt sehen würde. Ja, schon irgendwie. Also man kann es sehen, ja. Ist er seitlich verschoben oder guckt er nach vorne raus? Nee, nach hinten. Also, Ist er hinten reingedrückt? Ja, ich muss dir vorstellen, also, das Kinn geht so zurück. Genau, es ist so, als wenn du jetzt wirklich so mit dem Daumen in den Mund gehst und dann so den Unterkiefer ein bisschen nach hinten. Daumen im Mund? Ja, genau. Genau, ja. Genau. Und, das hast du von Geburt an? Nee, ich habe halt früher sehr oft am Daumen gelutscht. Sehr lange. Ach so, daher kommt das. Ja. Ich muss es nochmal ausprobieren. Ja, stimmt, wenn man saugt, dann drückt man den Unterkiefer nach hinten. Genau. Mhm. Wie lange hast du am Daumen gelutscht? Ja, sagen wir mal so bis vor 6 Jahren, sagen wir mal so. Bis etwa. Vor 6 Jahren? Ja, etwa. Vielleicht auch 5 erst. Bis 13, 14 ungefähr? Ja. Wieso hast du so lange am Daumen gelutscht? Ja, ich habe zu meinem 5. Geburtstag ein Hasengeschenk bekommen, so eine Stoffhasen. Ja. Und den habe ich geliebt über alles. Also das war mein bester Freund sozusagen. Ja. Und ich könnte mit dem nur kuscheln, wenn ich jetzt irgendwie den Daumen im Mund hatte. Ach. Also die Liebe zu dem Hasen war verbunden mit Daumenlutschen. Genau. Mhm. Also aber das eine gegen und das andere nicht. Hat denn deine Eltern das nicht stutzig gemacht, dass du als junger Bengel, als du schon 10 warst oder so, immer noch einen Daumen gelutscht hast? Ja, schon ein bisschen. Vor allem mein Onkel, der hat immer gesagt, Benni, jetzt tu endlich mal den Daumen raus und alles. Und ja, hab ich gut rausgetan und abends. Aber schnell wieder rein. Genau, ja. Ich weiß noch, wir hatten früher in der Familie, hatten wir auch einen, ich hatte eine so eine Cousine, 7. Grades oder so, die hat das auch gemacht. Und die Arme, der wurde der Daumen mit Löwensenf beschmiert. Oh. Er ist dieses ganz scharfe Zeug. Aha. Und dann hat die Kleine den Daumen im Mund genommen. Da war eine Riesenschreierei immer da. Es war die Brachialmethode, aber es hat dann irgendwann genutzt. Die hat dann den Daumen nicht mehr reingetan, nach ein paar Monaten oder so. Also meine Mutter, die hat irgendwie mal Nelken genommen. Ein was? Nelken. Nelken? Nelken. Was ist das? Nelken. Dieses Gewürz, Nelke. Ach, Nelke. Ja, Entschuldigung. Ja. Und weil das schmeckt dann absolut bestialisch, wenn du irgendwas isst oder irgendwas im Mund steckst. Aber es hat dich nicht davon abzuhalten, am Daumen zu lutschen? Nee, also ich hätte normalerweise, hätte ich auch noch Dinge am Daumen gelutscht, aber wir sind umgezogen und ich habe meinen Hasen, alten Mono, vergessen. Und bis wir dann wieder zurückgekommen sind, habe ich halt dann die erste nach ohne. Ach. Ohne Hase und ohne Daumen natürlich dann auch noch und das ist ja. Der Hase weg und du hast auch keinen Bock mehr auf Daumen. Am Anfang schon, ja. Schwäche Nacht gehabt und alles, aber ja. Also die zweite Nacht habe ich gesagt, du lass den Hasen da, lass ihn da. Verrückt. Und nach 3, 4 Nächten ging es dann, da habe ich eigentlich dann aufgehört. So, dann ist das Ganze aber nicht so ganz lustig, wenn du den Unterkiefer deshalb verschoben hast. Genau. Ist das für dich ein großes Problem heutzutage? Ach, also ich werde jetzt heute nicht mehr so gehänselt oder irgend so. Das war eigentlich nie gut. Ich wurde hin und wieder mal verarscht, wenn ich jetzt irgendwie den Daumen im Mund hatte. Klar, ich war halt im Internat. Also es ist, um es nochmal klarzustellen, es ist nicht so sehr auffällig. Wenn ich dich jetzt sehen würde, würde ich das nicht sofort merken. Oder doch? Ein bisschen. Vom Profil her kann man schon ein bisschen. Kann man da nicht so kieferorthopädisch irgendwas gegen unternehmen? Ja, das ist halt mein großes Problem. Ich habe erstens riesige Angst vom Zahnarzt. Mhm. Also wirkliche Angst vom Zahnarzt. Das geht wirklich von Zittern und. Hast du das denn schon mal von einem Zahnarzt untersuchen lassen? Den Kiefer? Mhm. Ja, ja. Hast du. Und was hat er gesagt? Ja, sieht schlimm aus und wir müssten mal operieren. Achso, und du hast jetzt Angst vor einer Operation? Nicht wirklich, also ich möchte eigentlich schon ganz gerne machen, auf jeden Fall, weil ich denke, das ist vielleicht dann auch vielleicht besser ausschaut, aber ich habe einfach auch Angst vor den Schmerzen. Ja. Ich hatte mal das Bein gebrochen und das war eigentlich... Mhm. Aber die Frage ist ja, was passiert, wenn du es nicht machen lässt? Welche Auswirkungen hat es auf das Kiefergelenk, auf die Zähne und so weiter? Vielleicht kommt da ein Rattenschwanz an Problemen auf dich zu, wenn du mal noch 10 Jahre älter bist. Und noch viel größere Schmerzen unter Umständen. Das ist ja die Frage, dass du vielleicht jetzt einmal einen sauren Apfel beißt und diese OP machen lässt. Ja. Dann ist es gerichtet und das ist wieder normal und du kannst ein normal leben auch. Ich habe auch einen Tinnitus, dieses Pfeifen im Ohr. Im Ohr, ja. Mhm. Und man schließt das ist halt da auch was damit zusammenhängt mit dem Kiefer, weil es halt verschoben ist. Also. Das hört ja alles zusammen. Aber du hast schon recht, die Problematik ist halt einfach, ich habe auch noch ein Loch im Zahn und ich war da über einem Jahr, habe ich es nicht mehr machen lassen mit dem Zahn. Zahnarztphobie, ne? Ja. Mhm. Ich hatte meine Zahnmuskelbehandlung, das ist ein BP und es ist halt offen und ich wollte nicht mehr zum Zahnarzt gehen, weil es ist ja nicht schlimm, es bin nur noch gefüllt, mehr nicht. Mhm. Woher kommt denn deine panische Angst vor dem Zahnarzt? Hast du mal irgendein übles Erlebnis gehabt? Ja, ich hatte halt früher die Zahnspange und es waren eben nicht immer so tolle Zahnärzte. Mhm. Einmal eine Russin, und die war wirklich gerade eben vom KGB gekommen, also die war wirklich heftig, also die hat das Teil wirklich richtig festgezogen. Ich würde dir raten, das können viele Leute nachvollziehen, dass man Angst vor dem Zahnarzt hat. Aber es gibt heute mittlerweile in der modernen Zahnmedizin so sanfte Behandlungsmethoden, dass man das fast alles überhaupt gar nicht mehr merkt. Dass man vielleicht eine kleine Dämmerschlafnarkose bekommt oder die das ganz vorsichtig machen. Ich weiß nicht, wo du wohnst. Wohnst du in einer größeren Stadt? In der Nähe einer größeren Stadt. Dann setz dich auf deinen Hintern und recherchiere mal nach guten, ganz modernen Zahnarztpraxen. Und mach einfach erstmal Termine, nur zum Reden mit denen. Und sag so und so, ich habe das große Problem, das ist wirklich ein psychisches Problem. Und teste einfach aus, wer dir so am sympathischen erscheint und wer dir erklärt, am besten erklärt, wie sanft er das machen kann. Und dann geh zu dem. Leider ist das Problem, also die Sympathie, ja, die Ärzte sind schon da, also meine neue Zahnärztin, die sieht doch richtig gut aus und alles, und die Zahnhelferin eigentlich auch. Und also das ist es dann nicht, aber da ist das halt schon diese Peinlichkeit auf einmal. Dass du sagst, du hast so viel Angst davor, oder? Ja. Ja. Also es ist ein Kerl, der geht, aber da... Ach, Ben. Er hat mal Zahnarzt, aber weißt du irgendwie... Was meinst du, wie viele gestandene Männer wirklich solche Schränke, Angst vor irgendwelchen Sachen, kein Blut sehen können oder Angst vor dem Zahnarzt haben? Das ist das Problem. Also, ich kann dir nur sagen, so aus, auch aus meinem Laienverständnis heraus, lass es bloß machen, vor allen Dingen, wenn dir die Fachleute das auch schon gesagt haben, um noch Schlimmeres zu verhindern. Und begebe dich einfach in die Hände eines Zahnarztes, einer Ärztin, die... ganz sanft mit dir umgeht und bekenne dich zu deiner Angst davor, ist doch egal. Ja. Ja, ich wünsche alles Gute. Danke. Tschüss, Ben. Schönen Abend. Dankeschön, danke. Tschüss. Ciao. Bisschen Post möchte ich euch vorlesen. Eine sehr schöne und nette E-Mail habe ich bekommen. Da steht, hallo Domian, wir sind an die 100 Mädels. 100 Mädels, die jede Nacht in einem Briefzentrum arbeiten und natürlich hören wir jedes Mal deine super Sendung. Nun möchten wir dir mal ein dickes Lob aussprechen, denn ohne deine Sendung allnächtlich könnten wir nicht so effektiv arbeiten. Dank deiner Hilfe bekommen die Leute ihre Post jeden Tag pünktlich. Mach weiter so. Die fleißigen Briefschreiber werden es dir danken. Viele liebe Grüße, die Mädels vom Briefzentrum. PS, deine Stimme wirkt wirklich sehr erotisch auf uns. Bin ein bisschen erkältet. Wirkt ein bisschen sehr erotisch auf uns. Nicht ein bisschen, sondern sehr erotisch auf uns. Ja, schön. Freue ich mich sehr. Gruß an das Briefzentrum, wo immer es sein mag. Und Gruß an die doch tätigen 100 Mädels. Dann zu unserem Thema Fetischisten vorige Woche. Noch zwei Meldungen, nämlich von Benny aus Bielefeld. Der schreibt, hallo Domian, viele Menschen haben bei dir ihre Fetischneigung offenbart. Ich habe auch eine sehr ungewöhnliche Neigung. Ich bin Schlammfetischist. Ich nehme Erde aus meinem Garten und schütte sie in meine Wanne. Dann fülle ich sie mit lauwarmem Wasser. Dieses Gefühl, im Schlamm zu liegen, erregt mich ungemein. Es dauert dann 2 Tage, bis das Bad wieder sauber ist. Probier du es doch auch mal aus. Dankeschön für die schöne Idee. Dann werde ich das auch mal ausprobieren. Und Jens, 18 Jahre, aus Paderborn schreibt. Hi Domian. Ich fand die Geschichte von der Sklavenkommune vorige Woche in deiner Sendung voll krass. 4 Sklaven, ein Herr und alle leben und arbeiten immer zusammen. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Mach deine Sendung doch mal direkt von deren Bauernhof, wo sie wohnen. Wäre doch ein Knaller. Du, der Herr und 4 Sklaven im TV. Gute Idee. Ich werde mit meinem Programmdirektor mal drüber reden und dann machen wir mal eine Sendung direkt vom Sklavenbauernhof aus Norddeutschland. Ich glaube, es war ja in Norddeutschland. Ich habe so etwas übrigens vorher auch noch nie gehört und nicht gewusst, dass es das gibt. Das geht dir also nicht alleine so. Claudia ist da. Claudia. Claudia ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Claudia. Hallo. Dein Thema. Ja, auch Fetisch. Ehrlich, auch Fetisch? Ja, ich habe durch Zufall letzte Woche halt nicht die Fetisch-Sendung selber sehen können, aber die Nachrufe davon. Also ich glaube, dass da so unter der Decke der Normalität ganz viel rumort in Deutschland. Du ahnst gar nicht, was. Das glaube ich. Ich arbeite teilweise in dieser Branche. Ich bin Künstlerin. Ja. Und Fotomodell und vertreibe die meisten Sachen im Internet und da bekomme ich einiges das zu lesen, ich, ja. zu sehen, zu hören. Was so der normale Mensch sich gar nicht ausdenken könnte, ne? Vorstellen. Du ahnst gar nicht, was es alleine am Fetisch an der Palette gibt, diese Bandbreite. Ja. Sag doch mal, da lernt man nur was von. Sag doch mal so das Heftigste, was dir so aufgefallen ist. Das Heftigste? Mhm. Also war einmal ein junger Mann, der hatte mir eine E-Mail geschrieben und der wollte einen Pin-Up gezeichnet haben, was sich halt mit Schwämme verwöhnt. Mit Schwämme? Mit Schwämme, er war ein Schwammfetischist. Habe ich vorher auch noch nie gehört. Ich habe ein breites Grinsen auf dem Gesicht gehabt, das ist unglaublich. Mein Freund, der ist beinahe vor Lachen vom Stuhl gefallen und... Ich glaube, man kann mittlerweile so weit gehen, oder ich gehe so weit nach dem, was ich so hier gehört habe, gelernt habe, dass man alles zum Fetisch erklären kann. Und es gibt sicher für alles Menschen, es gibt vielleicht auch Kugelschreiber-Fetischisten. Natürlich. Ne? Vielleicht. Mittlerweile ist Fetisch ja nicht mehr die Definition, wie es mal früher war. Mittlerweile ist Fetisch alles, was man gern hat. Ja, und ist es aber dann auch oftmals mit Sexualität verbunden, ne? Ja. Im gewissen Rahmen, mittlerweile auch nicht mehr so doll. Also deine Lieblingsjeans, die du unheimlich gerne trägst, weil sie einfach schon eingelaufen ist und richtig schön weich und abgerannt und wovon du dich gar nicht mehr trennen möchtest, weil sie zu bequem ist, ist auch schon mittlerweile ein Fetisch. Klar, im weitesten Sinne kann man das so sehen. Richtig. Jetzt erklär du mir aber bitte mal genau, was du machst. Das habe ich gar nicht verstanden. Du bist Künstlerin und arbeitest auch im Internet und mit Internet. Mit Internet größtenteils, ja. Ja. Ich habe also meine Homepage, wo ich meine Artworks veröffentliche und meine Fotos. Und das sind aber alles Bereiche, alles so Dinge aus dem Großbereich SM und Fetisch. Mehr Fetisch. SM möchte ich gar nicht mal so sagen. SM kommt zwar auch mal drin vor, weil die beiden Themen sehr dicht beieinander liegen, ist aber jedoch immer noch was anderes. Mhm. Künstlerin, was genau ist deine künstlerische Arbeit? Ich zeichne Pin-Ups. Ach, du zeichnest das. Ja. Daher auch das mit dem Schwamm. Daher auch das mit dem Schwamm. Und du kriegst dann Aufträge, zeichne uns bitte so etwas und das verkaufst du dann. Genau. Ach so, jetzt. Ich stelle also im Prinzip jungen Herren oder auch etwas älteren Herren, je nachdem wie alt mein Kunde ist, seine Traumfrau. Aha. Und in der Pose, die er so gerne haben möchte, Hardcore oder Softcore, je nachdem, wo er es auch hinhängen möchte. Und das heißt, du bist eine ganz tolle Malerin, eine ganz tolle Zeichnerin. Ja. Du kannst sehr naturgetreu zeichnen. Also naturgetreu würde ich nicht sagen, ich zeichne mir im Comic-Stil. Ach so. Also ist schon noch etwas ungewöhnlicher. Ja. Also auch Manga ist auch ein Bereich davon, was ich mache. Was ist Manga? Manga ist diese japanischen Zeichentrickfilme. Ach so, die genau, sind, gerade so in sind. Genau. Und dann geht halt auch. Dann könnte ich bei dir also so einen Auftrag geben. Ich möchte gerne ein lebensgroßes Pin-Up. Das geht. Genau. Das könnte ich haben. Ja. Mhm. Also du hast schon eins zeichnen müssen mit Schwämmen. Wie hast du das gemacht? Zeichnen leider noch nicht. Weil der Kunde hatte sich daraufhin leider nicht mehr gemeldet. Mhm. Kommt öfter mal vor, dass die Leute dann über das Internet halt Bestellungen aufgeben, nachfragen, was es kostet und dann doch verschreckt. Was hätte denn diese Schwammnummer gekostet? so wie er sie haben wollte, in DIN A3 farbig ungefähr 250 Mark. DIN A3 250 Mark. Und wie wollte er das haben? Sollte die Frau überall Schwämme am Körper haben? Sie sollte halt auf Schwämme sitzen, breitbeinig, den Schwamm im Genitalbereich halten. Na klar. Aber auch noch so deutlich, dass man auch noch die wichtigsten Stellen sieht, detailliert. Ja. Ebenfalls an der Brust halt den Schwamm im Prinzip Kreisenbewegung reiben und sich halt über die Zunge lecken. Ach so. Also, das war jetzt Beispiel Schwämme. Sag uns doch noch ein paar Beispiele, die du hast schon malen müssen oder auch die du verkauft hast. Elfenfetisch. Elfenfetisch? Ja. Was ist das? Das klingt jetzt ungewöhnlich. Das ist den Rollenspielern ein Begriff. Also jetzt nicht Rollenspiel im Bereich SM oder Erotik, sondern eher in diesem futuristischen, mittelalterlichen Rollenspiel. Also Elfe sind doch diese kleinen Zauberwesen. Ne? Genau. Mhm. Und so klein sind die meistens gar nicht. Die sind schon so um die 1,50, 1,60 groß öfter mal. Achso, und wie kann man die zum Fetisch? Wie möchte man das denn dargestellt haben auf einem Bild? Wie soll ich das da halt erklären? Also ich habe einen Kunden halt, der mag Dunkelelfen. Das heißt also sehr braun gebrannte bis fast schwarze Elfen. Und wie malt man Elfen? Sind die auch nackt oder? Die sind nackt, die sind auch in sehr gewagten Positionen, teilweise recht übertriebene Positionen von der Anatomie teilweise. Sind Elfen Männchen oder Weibchen? Weibchen, ich zeichne nur Frauen. Ach so. Also ich mache zwar gelegentlich auch Männer auf Wunsch, aber seltener. Mhm. Frauen finde ich halt ästhetischer und Männer sind auch mal meine Hauptkunden und die wollen selten einen Mann sehen. Klar, also kleine Elfen, Weibchen hast du dann gemalt in Posen, die gewagt sind unter Umständen? Eindeutige Posen. Und wie viele Elfen waren dann so zum Beispiel auf dem einen Bild drauf? Die meisten Elfen, die ich auf einem Bild drauf gemalt habe, waren ungefähr vier. Vier. Welches Gesicht haben Elfen? Wie malt man die Gesichter? Der Kunde wollte sie größtenteils in diesem Manga-Stil haben. Ach so. Verniedlicht. Verniedlicht. Mit großen Augen, langen Ohren, langen blonden Haaren. Na gut, du bist ein 24-jähriges Mädel. Ja. Wie kommt man auf so eine Idee, sowas zu machen? Ergeben. Und lebst du schon davon? Ist das so richtig? Noch nicht ganz. In guten Monaten kann ich von leben und in schlechten Monaten wieder weniger. Hast du denn selbst auch einen Fetisch? Ja, mehrere. Nämlich? Ich stehe auf Latex, Lack, High Heels, lange Haare, Fingernägel, große Brüste, lange Beine, Mieder, hey! Korsagen, Nylons, hey! Strapse, hey! Also es ist viel. Hast du lange Fingernägel? Ja. Hast du große Brüste? Nein, leider noch nicht. Was heißt leider noch nicht? Soll die noch aufgebaut werden oder wie? Oh ja, ich hoffe doch mal irgendwann. Willst du sie operieren lassen irgendwann? Ich würde es gerne machen, aber leider habe ich das Geld noch nicht dazu. Und lange Haare? Das zweite Problem ist halt, ich vertraue auch nicht jedem. Du vertraust, ja klar, das ist natürlich auch eine große Vertrauenssache, wenn man das ist eine richtig ernste Operation, da kann man nicht mal so schnell irgendwie machen. Was hast du gerade im Moment an? Beschreib dich mal. Auch im Moment sitze ich eigentlich ziemlich zerlumpt da, ich trage eine einfache Lycra-Leggings, Lycra ist auch noch ein Fetisch von mir, muss ich dazu sagen. Was, Lycra ist auch so ein Synthetikmaterial, ne? Radlerhosen, kennst du? Radlerhosen, ja genau. Dieses Material, dieses glänzende, dehnbare Zeug. Das trägt man wahrscheinlich auf sehr nackte Haut, ne? Ja, kann man. Also ich habe öfter mal halt noch einen String drunter, weil es einfach bequem ist. Ja. Also einen String merkt man nicht mehr und von daher, aber es ist... Aber das ist ja eine ganze Palette, die dich dann fasziniert und anmacht, ne? Natürlich, ich mag alles im Prinzip, was nuttig ist. aber, aber du wirkst überhaupt nicht nuttig. Och, ja. Du müsstest mich mal durch Köln gehen sehen, wenn ich in der Jeans trage. Du lebst in Köln. Ich lebe direkt vor deiner Haustür. Das heißt, ich wollte auch zu dir kommen, aber leider hat es nicht geklappt. Das heißt, wir könnten uns schon mal irgendwann über den Weg laufen. Sicher, natürlich. Dann sprich mich bitte an, wenn das mal passiert. Ich hoffe, wir sehen das mal. Sprich mich bitte an. Wie erklärst du dir das, dass du so viele Fetisch-Affinitäten hast? Oh, wie erkläre ich mir das? Ich denke, es liegt in meiner Kindheit. Nämlich? Ich hatte einen größeren Bruder und ich war kein Wunschkind. Mhm. Meine Mutter hat immer einen Jungen gewollt, den hatte sie auch bekommen und damit ich halt eingetrudelt und mein Bruder war sehr eifersüchtig auf mich und meine Eltern konnten sich nicht so um mich kümmern. Ach so. Meine Mutter hat mich dann auch immer sehr kurz gehalten, an der kurzen Leine. Ja. Zwar die erste Zeit nicht, wo ich klein war, also war wahrscheinlich das erste Kind in Berlin, ich bin in Berlin aufgewachsen. Ja. Aber er ist natürlich auch schon gewagt, ne? Aus seiner Familienkonstellation das zu erklären. Kann natürlich sein, muss nicht sein. Ne? Ich denke es aber schon. Also ich bin halt aufgezogen worden wie ein Junge. Mhm. Und meine Mutter hat mir verboten, BHs zu tragen, mich zu schminken, ach so, enge Klamotten anzuziehen. Und jetzt holst du das volle Kanne nach. Ja, natürlich. Ich bin mit 17 ausgezogen und seitdem geht das ruckzuck. Trittst dann in der Öffentlichkeit wie ein Vamp auf. Kommt schon mal vor, es kommt auf meine Laune an. Also wenn ich gut gelaunt bin und provozieren möchte. Ja. Dann kommt das vor. Welche Haarfarbe hast du? Ich habe lichtblond, ich bin blondiert. Blondiert, lichtblond. Welche Farbe haben die Fingernägel? Moment, normal. Normal, aber lang, ne? Ja, natürlich. Mhm. Und High Heels, das sind diese scharfen Schuhe, ne? Ja, das sind hochhackige Schuhe. Hoch, finde ich auch. Sehr, sehr, sehr scharf, muss ich sagen. Gefällt mir. Stiletto-Absatz. Ja, genau. Also, ich habe zwar auch Blockabsätze, aber die trage ich dann meistens nur so. Hat das alles bei dir auch, Stabs hast du gerade auch erzählt, ne? Stehst du auch drauf? Ja. Ja. Hat das alles eine sexuelle Komponente bei dir? Natürlich. Ja. Es ist alles immer so latent erotisch für dich. Ja, natürlich. Oder nicht nur latent, sondern volle Kanne. Ich bin eine Frau. Ja. Ich habe zwar erst spät rausgefunden. Ja. Aber ich bin eine und ich stehe dazu und ja. Dementsprechend kleide ich mich natürlich auch. Bist du lesbisch? Bitte? Bist du lesbisch? Nein. Nein, weil du gerade sagst, du findest Männer nicht so ästhetisch. Habe ich gleich den Verdacht. Das ist ein Problem halt bei mir. Ich lebe mit einem Mann seit 7 Jahren zusammen. Ja. Meine erste Beziehung auch. Ach. Klappt zwar nach 7 Jahren nicht mehr alles so wie am Anfang, aber... Und du gehst nicht fremd? Nein. Das ist ja auch interessant. Wahrscheinlich, wenn man dich so sieht, würde man denken, die lässt nichts anbrennen, ne? Oh Mann, hast du eine Ahnung, was ich da für Vorurteile kriege? Das kann ich nicht vorstellen. Gerade in der Gesellschaft, die so intolerant ist wie hier in Köln. Na, sag nichts gegen die Kölner. Das will ich nicht hören. Wenn du aus Berlin kommst, dann ist das intolerant. Ja, aber Köln und Berlin, wir lieben uns doch, die Städte. Nein, ja, aber kann sein, das kann ich nicht so beurteilen. Aber wenn du schon so sagst, ich alles so was nuttig ist, mag ich, ne? Ja. Ist das ja ungewöhnlich, dass du mit deinem ersten Freund noch zusammen bist. Und ich halte aber sehr viel von Treue. Ja, das finde ich toll, ganz toll. Und du bist ein gutes Beispiel dafür, dass man beides auch unter einen Hut kriegt, ne? Eben so ein extravagantes Outfit und so eine sexuelle Affinität zu haben und dennoch treu zu sein. Ich sag's mal so, es ist nicht schwer, einen Mann zu finden, der auf diese Sachen steht. Das glaube ich. Das also glaub ich. Es gibt mehr Männer, die Fetische mit mir teilen als Frauen, obwohl sehr viele Frauen auch Fetischisten sind und es nicht wissen. Ah ja. Das meinst du, die wissen das gar nicht. Die wissen das gar nicht, ja, weil es einfach, weil sie teilweise sagen, es ist normal oder weil sie einfach sowas von den Eltern schon so umgekrempelt wurden, dass es als die ansehen, aber eigentlich selber sehr schön finden. Und wahrscheinlich nie richtig ausleben und groß zelebrieren werden. Das ist das nächste Problem. Kaum jemand lebt den Fetisch wirklich aus, obwohl es wirklich nichts Schlimmes ist. Also ich könnte mir vorstellen, so wie ich jetzt so eine vage Ahnung von dir habe, dass wenn du über die Straßen von Köln rauschst, dass wirklich die Männer dir hinterher lechzen, ne? Oder? Kommt manchmal vor. Ja. Ist sehr anstrengend dann auch, weil halt in Köln gerade dann immer der Ausdruck, ey, geile Sau, genommen wird. Was ich so ist der Kölner manchmal. Habe heraus, aber herzlich. Ne? Ach ja, da möchte ich aber am liebsten mit der Pumpgun losgehen. Weil ich bin weder ein Schwein, noch triefe ich irgendwie, dass ich eine Schleimspur hinterher ziehe. Ja, natürlich. Das ist ein bisschen dann zu derb, ja. Ja, also ich sag mal, wenn eine Frau mit einem Minirock vorbeigeht, muss ich doch die Selbstbeherrschung als Mann haben. Absolut, ja, da gibt es gar nichts zu diskutieren, das sehe ich ganz genauso wie du. Das haben viele dann nicht und machen dann dumme Bemerkungen. Ich weiß nicht, ob es wegen dem Ego ist oder ob sie dann einfach wollen, dass halt Frauen so aussehen. Ja. Aber ich sag mal, es sind bisweilen dann auch wirklich Assis, ne, die das machen. Oh ja, das stimmt. So Claudia, es hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Viel Erfolg mit deiner künstlerischen Arbeit und wenn du mich irgendwo siehst in Köln, sprich mich bitte an, sagst, ich bin die Claudia aus der Sendung, weißt du? Kein Problem, werde ich machen. Alles Gute. Schönen Abend dir. Danke, noch. Tschüss. Jetzt bin ich aber gespannt, wie lange uns das Thema der Fetischisten oder des Fetisch noch begleiten wird. In dieser Woche, jetzt bin ich bei Pascal. Oder Pascal ist bei mir, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Pascal. Als erstes mal eben ein schönes Kompliment. Also deine Sendung finde ich super. Dankeschön. Ich gucke dich jede Nacht. Ehrlich, jede Nacht? Ja. Das heißt, du musst nicht so früh raus morgens? Nee, seit 8 Wochen muss ich sowieso nicht mehr früh raus morgens, weil ich bin am MS erkrankt. Aha. Ja. Ganz jetzt seit acht Wochen weißt du das erst? Ja. Und ist das auch dein Thema, weswegen du anrufst? Ja. Ja. Und ich merke, dass es von Tag zu Tag schlimmer wird. Nun ist das ja eigentlich, soweit ich das so medizinisch einordnen kann, doch eigentlich ungewöhnlich, mit 20 Jahren schon, ne, diese Erkrankung zu bekommen. Auf jeden Fall. Vor 8 Wochen ist das diagnostiziert worden. Ja. Was hast du denn vorher, welche Beschwerden hattest du vorher? Ich habe gedacht, weil ich bin eine Zeit lang immer feiern gefahren, habe Ecstasy zu mir genommen und habe gedacht, das wäre eine Nebenwirkung von Ecstasy. Mhm. Ich hatte Taubheitsgefühle in den Beinen und in den Fingern. Ja, und dann bin ich trotzdem weiter arbeiten gegangen und nach 4 Tagen oder so, weiß ich jetzt nicht genau, war auf einmal mein rechtes Bein steif. Und dann bin ich zum Arzt hin. Das ganze Bein? Das ganze, war es steif oder war es taub? Nein, taub und steif, beides. Das heißt, du konntest es gar nicht mehr bewegen? Bewegen schon, aber ich bin gegangen, als wenn ich ein Holzbein hätte. Ja, und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen. Da wurde eine Kernspintomographie gemacht. Und mein Rückenmark wurde untersucht, also da wurde mir Likör entnommen. Ja, und dann wurde mir die Diagnose MS gestellt. Und in dem Moment ist für mich die Welt zusammengebrochen. Das glaube ich. Hattest du vorher von dieser Krankheit schon mal was gehört? Kanntest du die Krankheit überhaupt? Ja, ich kannte die Krankheit des Bekannten, die Mutter hat das. Ja, und daher wusste ich, was es ist. Jetzt bist du seit 8 Wochen, arbeitest du nicht, bist du zu Hause, sagst du? Was hast du eigentlich gearbeitet, was machst du für einen Beruf? Ich habe vorher in der Produktion gearbeitet, am Fließband. Ja, ist das körperlich sehr anstrengend? Ja. Ja. Und das, also den Beruf kann ich nicht nur weiter ausführen. Ist jetzt in den letzten 8 Wochen, ist es schlimmer geworden oder hat es sich verbessert? Ja. Nee, schlimmer. Wenn ich also 500 Meter zu Fuß gehen soll, dann frage ich mich, wie lange ich dafür brauche, ob ich nächsten Tag ankomme oder übernächsten. Das heißt, das Bein, von dem du gerade geredet hast, ist nach wie vor taub und auch... Nein, das ist wieder weg. Das ist wieder weg. Das ist ja so seltsam bei dieser Krankheit, dass es immer so Erscheinungen gibt, Schübe gibt. Ja. Manchmal regeneriert es sich wieder ein bisschen, aber es kann halt auch dann immer schlimmer und immer schlimmer werden. Ne? Ja. Ich habe auch einige Leute in meinem Bekanntenumfeld gehabt in den letzten Jahren, wo ich das so beobachten konnte. Eine junge Frau, die hat so 1-2 Schübe gehabt und dann hat sich das aber stabilisiert und sie hat relativ gut weiterleben können bis heute. Es ist dann nicht gravierend schlimmer geworden. Aber es ist eine sehr heimtückische Krankheit und es gibt auch nicht so richtig die große Forschung auf der Welt darüber. Nein. Und von der Therapie so viele Möglichkeiten, aber noch keine, die wirklich durchschlagend helfen kann. Ja, und das ist mein Problem halt. Welche Medikamente bekommst du? Bekommst du Cortison? Cortison habe ich 3 Tage per Tropf gekriegt. Können sie mir aber nicht täglich geben, weil man süchtig von wird. Ja, und jetzt habe ich so eine Kapsel gekriegt, aber die wirken bei mir anders. Davon kriege ich Herzrasen, die kann ich nicht weiterhin nehmen. Ja, und morgen habe ich meinen nächsten Besuch beim Psychiater und Nervenarzt. Weil du damit nicht so zurechtkommst, oder? Ich bin vor 2 Wochen das erste Mal richtig abgedreht. Da habe ich alles, was ich über MS hatte, habe ich zerrissen, weggeschmissen und ich habe nur geheult den ganzen Tag. Ich habe auf dem Boden gesessen und wusste nicht mehr, was los war. Die ganze Welt ist für mich im Arsch. Lebst du noch bei deinen Eltern? Ja. Ja. Wie gehen deine Eltern damit um? Meinen Eltern tut das ziemlich weh. Aber das Problem ist bei mir halt, ich kann mit niemandem richtig darüber reden. Ach so, du hast doch Freunde, oder? Ja, habe ich auch, aber ich... Wollen die nicht darüber reden, oder möchtest du mit denen nicht darüber reden? Ich kann mit anderen Leuten nicht drüber reden, weil ich diese Krankheit, ich sag mir immer wieder, ich will sie nicht haben, aber ich habe sie und das muss ich langsam lernen, damit umzugehen. Hast du eine Freundin? Ja. Hast du eine Freundin? Ja, ich hatte eine Freundin, aber mit der habe ich Schluss gemacht, weil sie mir... Ja, das ist sowieso komisch. Ja, sie hat mir zu viel Liebe gegeben und da bin ich nicht klargekommen. Jetzt, nachdem die Diagnose feststand? Ja. Hat sie dir zu viel Liebe gegeben? Das heißt, sie hat sich zu sehr um dich bemüht und du bist dann nicht mitgetragen. Ja. Ist ja auch eine komische Reaktion, ne? Ja, auf jeden Fall. Das heißt, du bist da jetzt ganz alleine diesbezüglich? Ja. Besuchen dich denn viele Leute zu Hause? Eher selten. Ich fahre meistens zu meinen Leuten so hin, weil ich möchte gar nicht so viel zu Hause sein. Du hast vorher wahrscheinlich ein ganz normales Leben geführt, was ein junger Mann macht in deinem Alter. Ja. Feiern, ausgehen, Spaß, Freunde, Freundin und sowas. Und du warst auch gesund. Ja. Hat dich denn mal ein Arzt oder vielleicht auch ein Psychologe in der Klinik, ich weiß nicht, wie es organisiert dort ist, mal so aufgeklärt, was die Krankheit eigentlich bedeutet, welche Entwicklungen sie nehmen kann, welche Chancen du hast und so weiter? Das Problem ist, ich lasse im Moment kaum jemanden an mich ran und deswegen nützt mir im Moment auch keinen Arzt. So. Aber das ist ja genau der Punkt, der falsch ist, Pascal, ne? Ja, und ich suche jetzt einfach mal Leute, die auch so in meinem Alter sind, die auch die Krankheit haben. Also, es gibt ja nun leider Gottes sehr, sehr viel MS-erkrankte Menschen in Deutschland. Und ich weiß, dass das eine sehr große Selbsthilfegruppierung auch gibt. Es gibt überall in allen großen Städten Selbsthilfegruppen von MS-Erkrankten. Wo es sicher auch, das weiß ich nicht genau, aber bestimmt auch so Untergruppen gibt, wo ganz junge Leute zusammenkommen. Ich finde das. Habe ich bei uns noch hier so noch hier erlebt. Wo wohnst du denn? Ältere Leute. Wo ja, wohnst du? In Bremen. In Bremen. Aber da hast du da schon Kontakt aufgenommen mit so einer Gruppe? Ich sollte in so eine Gruppe rein, habe mir das angeguckt einen Abend, aber das war nicht so das Ding für mich so. Ich habe das auch niemandem erzählt, dass ich da hinfahre, weil ich kann da einfach nicht drüber reden. Auch nicht mit Leuten, die dieselbe Krankheit haben. Das weiß ich weiß ich nicht und das will ich herausfinden. Warst du denn in dieser Gruppe drin? Hast du dich da eine Stunde hingesetzt mit den Leuten? Ja, ich habe mich da eine Stunde hingesetzt, aber ja, in dem Moment, das war 2 Wochen her, dass mir die Diagnose gestellt wurde. Mhm. Und da habe ich selber von dem Abend kaum was mitbekommen, weil ich mit mir selber beschäftigt war. Kann ja auch sein. Vielleicht war das alles viel zu schnell und zu heftig, die Konfrontation auch damit. Das, ja. Vielleicht warst du da noch in der Phase, dass du es gar nicht wahrhaben wolltest für dich und es umso schlimmer fandest, in einer solchen Selbsthilfegruppe zu sein. Ja. Dennoch glaube ich, Pascal, dass das ein sehr guter Weg ist, mit Gleichgesinnten darüber zu reden. Und du müsstest einfach, vielleicht können wir dir auch gleich noch ein bisschen helfen, dass wir dir ein paar Adressen geben oder Telefonnummern. Im Großraum noch, wahrscheinlich irgendwie oben, also im Großraum Bremen, wo du wohnst, dass du eben auch mit jungen Leuten in Kontakt kommst, die erkrankt sind wie du. Ja, oder Leute? Dass sich irgendwie bei euch welche melden, die das jetzt hören. Oder so. Oder ich sag meine Nummer oder ich weiß es nicht. Wir haben ja deine Nummer, wenn sich hier jemand meldet, können wir den Kontakt herstellen. Ja. Also, ich finde schon, deswegen finde ich es auch wirklich toll, dass du angerufen hast, weil das zeigt ja auch, dass du schon dein Schicksal in die eigene Hand nehmen willst. Das Wichtigste ist ja schon, dass man so eine Erkrankung akzeptiert für sich und dann das Beste draus macht. Und es gibt ja wirklich Chancen, damit auch passabel leben zu können unter Umständen. Aber das alles erfährst du, was es so gibt, auch an Therapie und Verhaltensweisen und Ernährung und ich weiß nicht was alles, wenn du mit Gleichgesinnten zusammenkommst. Also Pascal, mein Ehrenwort, wenn sich im aus dem Bremer Bereich, Radius, sagen wir mal 50 Kilometer rund um Bremen herum, junge Leute zwischen 20 und 35, ist das okay? Ja, melden. Ja, ruhig älter sein, bis 40, 45. So. Okay, die MS erkrankt sind und die gern Kontakt mit dir aufnehmen würden, stellen wir den Kontakt her. Dennoch werden wir dich gleich nochmal anrufen und dir vielleicht, wir gucken mal in unseren Unterlagen nach, vielleicht haben wir noch die eine oder andere Telefonnummer, die dich auch interessieren könnte. Mhm. Ja? Und es können sich bei mir aber auch Leute melden, weil ich bin ja 20 und ich weiß zurzeit nicht, ob ich jetzt wirklich bisexuell bin oder nicht. Die Leute können sich auch melden, so, die mir da weiterhelfen können. Das war eine ganz andere Thematik jetzt. Ja. Konzentrieren wir uns erstmal auf die MS-Geschichte. Ja. Ja? Das ist, glaube ich, erstmal auch vielleicht das Wichtigste. Ja. Das andere ist auch wichtig, das ist auch ganz wichtig für dein eigenes, für deine Identität und für dein eigenes Wohlbefinden. Mhm. Junge, alles Gute von Herzen. Ja. Leg mal auf und wir melden uns gleich nochmal. Ja, ist okay. Tschüss, Pascal. Jo, tschüss. Tschüss. Danke, tschüss. 1.32 Uhr, 12 Sekunden, eine kleine Pause. Nur 33, 20 Sekunden, man hat mir schon die Lichter hier ausgemacht. Das war ein Versehen, wir bitten um Entschuldigung. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Morgen haben wir ein festes Thema und morgen heißt das Thema Meine dunkelste Seite. Geht mal ganz tief in euch rein und überlegt, was ist so das Finsterste oder das Seltsamste, das Abstruseste in eurer Seele, so in eurem Charakter? Oder was macht ihr vielleicht? Gibt es vielleicht so eine Art Doppelleben, das ihr verheimlicht, wofür ihr euch schämen würdet unter Umständen oder wo ihr große Probleme mit habt oder heimliche Mordgedanken, Rachegelüste oder so etwas? Meine dunkelste Seite. Das ist das Thema morgen. Jetzt bin ich verbunden mit Dieter und Dieter ist 51 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Der Grund, dass bei dir eben die Lichter ausgingen, war vielleicht ein Eingriff deiner Regie, um auf das Thema morgen dunkel zur Seite jetzt schon mal zu sehr pfiffig interpretiert. Sehr pfiffig. So war es, ehrlich gesagt. Domian, ich bin seit fast 2 Monaten jetzt in einer Klinik in Meerbuschland, das ist nicht weit von euch entfernt, ja? Und bin zwar krank, aber dennoch gesund und deshalb bin ich ausgelastet und schaue sehr viel fern. Mhm. Und habe, glaube ich, auch in den letzten Wochen deine Sendung sehr aufmerksam verfolgt und ich muss dir ein Riesenkompliment machen. Ich bezeichne dich als Zuordner von außergewöhnlichen Problemfällen. Du weißt ganz genau, in welche Schublade selbst derjenige kommen muss, der, sag ich mal, jetzt überspannt drei Geschlechtsteile hat, mhm, oder so. Aber das ist nicht mein Thema. Ich habe ein Thema, und das habe ich in eurer Sendung eigentlich bislang vermisst. Mein Thema ist Afghanistan. Mhm. Dazu würde mich mal deine Meinung interessieren. Ich möchte noch 2 Sätze sagen. Ich bin, wie gesagt, 51 Jahre mhm alt, war einer der ersten Zivildienstleistenden vor 35 mhm Jahren mhm und musste mir auch heute noch in der Klinik, wo man mit Älteren diskutiert, immer sagen lassen, ach ja, du bist ein Rückgewerber. Ach. Dann habe ich in den letzten Tagen eine Sendung im WDR, glaube ich, war es, gesehen. Mhm. Und da bin ich ja fast, obwohl ich nicht auf dem Stuhl saß, vom Stuhl gefallen. Mhm. Die Tatsache, dass die Situation in Afghanistan sich so verstärkt hat, mhm, dazu geführt, dass wir immer mehr Zivildienstleistende, ja, bekommen, das kann ich verstehen. Mhm. Aber was ich nicht verstehe und was die wenigsten wissen, jeder, der hier und heute Angestellter des Betriebes Bundeswehr ist, mhm, hat immer und zu jedem Tag die Möglichkeit, auch im Nachhinein zu sagen, ich verweigere, mhm, weil ich mit der Entwicklung und mit den Zielen mhm nicht d'accord gehe. Mhm. Man kann ja, man kann ja sogar, wenn man Wehrdienst abgeleistet hat, noch im Nachhinein verweigern. Das kann man ja auch. Selbst dann, wenn ich habe einige Freunde, die sind Berufssoldaten, mhm, die haben jeden Tag theoretisch und praktisch mhm die Möglichkeit zu sagen, ich verweigere mhm im Nachhinein. Die mhm sind dann kommen in einen Status quo. Und in der Sendung Report war es, glaube ich, dass die Zahl derer, die jetzt im Nachhinein sagen, ich will mit dem Laden, nicht mit mhm Wendladen, sondern mit dem Laden Bundeswehr mhm nichts zu tun haben, mhm, immer größer wird. Mhm. Und so, da stelle ich mir die Frage, wenn ich das eben sagen darf, ja, wer ist denn jetzt hier der Rückgewerber? Wenn ich auf einem Panzer ausgebildet werde, muss ich doch davon ausgehen, dass ich irgendwann auch mal diesen Panzer fahre. Mhm. Also da würde mich jetzt mal deine Meinung zu. Ich würde sagen, mit dem Drücker, ich bin ja auch Zivildienstleistender gewesen. Ja, und das war, ja genau, es war in meiner Generation schon so, dass ich habe es teilweise im Krankenhaus gemacht, dass da das Wort Rückgebirge schon gar nicht mehr fiel, weil die Patienten und die älteren Leute durchaus zu schätzen wussten, was für eine schwere Arbeit wir gemacht haben. Die wussten das ohnehin. Und da sagte man das so leicht nicht mehr. Vielleicht der ein oder andere sehr konservative Arzt sagte mal irgendwie so einen blöden Satz nochmal, aber von den Patienten her habe ich das nie gehört. In dem Kreis, wo man gewirkt hat, da stimme ich natürlich zu, genau, da ist dieser Begriff nie gefallen. Wir haben ja immer nur das Problem, wenn es überhaupt eines ist, dass wenn wir mit den in Anführung normalen Menschen zusammenkommen, dieser Vorwurf kommt. Ne? Also Afghanistan. Du willst meine Meinung dazu wissen, ja, was ich dazu denke, wie es im Moment... Was sollen die Grünen, die jetzt im Konflikt stehen, wie sollen die sich entscheiden? Oder, ja, wie siehst du grundsätzlich das? Also ich muss sagen, dass ich auch ein sehr zwiegespalten bin im Moment. Ich habe am Anfang habe ich das sehr befürwortet. Ich habe gesagt, dass man muss etwas unternehmen und die Amerikaner haben das besonnen eingefädelt. Die haben nicht direkt zugeschlagen, nicht aus der Hüfte geschossen. Nun sieht man im Moment keine konkreten Erfolge. Was heißt das jetzt? Vielleicht kann man die konkreten Erfolge aus strategischen Gründen gar nicht so preisgeben in der Welt. Vielleicht muss man das so weitermachen. Ich bin so ratlos, weil wir nicht genügend Informationen bekommen. Das ist ja, genau und das Punkt, die Informationen, die man bekommt, weiß man weiß überhaupt gar nicht, stimmt das jetzt oder stimmt es nicht. Wir wissen nur alle, dass es eine ganz große Bedrohung aus terroristischer Seite gibt auf unsere Welt, auf die westliche Zivilisation. Und das Schlimmste haben wir in New York gesehen. Und heute in New York, wir wollen zumindest hoffen, dass es nicht wieder ein terroristischer Anschlag war. Aber allein die Tatsache, dass es jetzt relativ ruhig geblieben ist die letzten Wochen, heißt ja überhaupt nicht, dass die Gefahr gebannt ist. Und wenn man das mit militärischen Mitteln auch schaffen sollte, diese Terroristen zu kriegen, sollte man das auch schon machen. Also du merkst, ich kann gar nicht ganz richtig klar sagen. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, was die Amis machen, aber ich möchte mich auch nicht dazu durchringen zu sagen, jetzt muss alles unterbrochen werden. Mit dem Problem stehen wir ja alle, aber was hältst du denn von einem Mitglied der Firma Bundeswehr, der 10 Jahre auf seinem Panzer sitzt, der die Vorteile aus diesem System sieht, und wenn er dann mit dem Gedanken spielen muss, er muss diesen Panzer auch mal im Ernstfall einsetzen, dass er dann sagt, Nein, mit mir nicht. Ja, wer ist denn hier der Drückeberger? Ja, dann sage ich auch, das sind die Drückeberger. Das erwarte ich von einem Soldaten, dass er sich von vornherein darüber Gedanken macht, dass in einem Ernstfall er auch einschreiten muss und das auch dann praktizieren muss, was er gelernt hat. Da stimme ich dir völlig zu. Was sind das für Soldaten? Ja. Was sind das für Soldaten? Wie denkst du denn über Afghanistan? Mein Grund, dass ich damals den Zivildienst gewählt habe, war der, dass ich gesagt habe, ich bin auch gerne in einem Konflikt bereit, mich einzusetzen, aber ich befürchte, und das zeigt sich ja jetzt, dass die Situation sehr oft dazu führt, dass ich nicht die Informationen habe. Bin ich in einem Angriffskrieg, bin ich in einem Verteidigungskrieg, und da ich mich nicht in eine Situation reinbringen will, wo ich nicht selbst weiß, stehe ich links oder rechts, sage ich, nein, mit mir nicht. Deshalb habe ich gesagt, nein, obwohl bei mir auch, nicht obwohl, und in erster Linie auch religiöse Gründe da eine große Rolle spielten. Nur, man sollte alles fair betrachten. Ich bin auch kein Freund unseres jetzigen, oder war kein Freund unseres jetzigen Bundeskanzlers. Und da muss ich auch den Medien sagen, dass bestimmte Menschen heute in eine Position einfach reingeschrieben und reingesprochen werden, die sie ja gar nicht wollten. Weder der US-Präsident noch unser Bundeskanzler wollten ja diese Auseinandersetzung. Also, ich denke schon, dass man jetzt auf jeden Fall auch, um auch eine Bündnistreue zu beweisen, auf jeden Fall die Politik so durchziehen muss und sollte, wie Schröder das verlangt. Richtig. Alle Bedenken in Ehren von Seiten der Grünen. Ich finde, dass diese Partei, aber es muss auch eine verlässliche Partei sein. Und das sehe ich im Moment nicht so. Und ich finde es fast blamabel, dass die Bundesregierung eventuell keine eigene Mehrheit hat. Das finde ich sehr bedauerlich. Ja, da tritt die Schizophrenität wieder ein. Da denke ich wieder an meinen Menschen, der auf dem Panzer saß, der 10 Jahre gesagt hat, okay, es war alles schön, die Sonne scheint. Und wenn es dann ernst wird, jeder versucht nur die Rosinen für sich da rauszuziehen. Das wäre genauso, habe ich eben deinem Mitarbeiter gesagt, ich würde eine Frau heiraten, die reich ist, heuchle ihr die Liebe vor, und wenn sie dann plötzlich verarmt, dann sage ich, und das war's. Und aber so ist eben unsere heutige Zeit, leider Gottes, ne? Dass man sich einfach nur ganz egoistisch einfach nur die Vorteile rausholt und nicht die Konsequenzen bedenkt und dann die Konsequenzen auch durchzieht. Ne? Ich bedanke mich, dass ich in die Sendung konnte. Ich bedanke mich auch. Ein letzter Satz, die Konsequenz in deiner Sendung ist, dass man endlich mal eine Sendung erlebt. Ich bin in dieser Klinik und gucke seit 2 Monaten Fernsehen. Ja. Ich werde verrückt, man wird nur geteased von einem Ding zum anderen. Ja. Bei deiner Sendung bleibt man mal von vorne bis hinten dran, wird nicht durch eine Werbung oder durch irgendwas unterbrochen, und das ist bei vielen Sendungen leider der Fall. Danke für das Kompliment und wünsche dir alles Gute und gute Besserung weiterhin. Danke. Gute Genesung. Auf Wiederhören, Dieter. Okay, tschüss. Tschüss. André, 24 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Um was geht's, André? Um Beziehungsprobleme, sag ich mal. Die du hast? Wenn ich mal welche hätte. Wenn du mal welche hättest. Weil, also jetzt 24 und hatte erst eine feste Beziehung. Und das ist schon... Immerhin? Ja, das ist schon über mehr als 3 Jahre her. Und langsam denke ich halt schon, ich kriege keine mehr ab. Ach. Also das klingt so lapalmäßig, aber mich zieht das ziemlich runter. Eine feste Beziehung, wie lange hat die gehalten? Knapp ein Jahr. Knapp ein Jahr. Ist vorher ein bisschen was gelaufen oder gar nichts vor der festen Beziehung? Gar nichts. Gar nichts. Ist jetzt bist du seit 3 Jahren solo, Single. Ist in der Zeit ein bisschen irgendwas passiert? So One-Night-Stand, ein bisschen Sex, ein bisschen Knuddeln, Knutschen? Ein einziges Mal eine Nacht, das war vor über 1,5 Jahren, und ja, das war eine gute Freundin von mir, die dann einfach nur sagte, sie ist solo und hat Bock, und sie weiß, dass ich es eigentlich nötig habe. Hört man ja auch nicht so gerne, das mal, ne? Du hast es ja auch nötig. Ja. Und da hast du mitgemacht. Fast mitleidmäßig, ja. Ja, genau, das klingt so nach Almosen, ne? Ja, aber... Was unternimmst du denn, um Frauen kennenzulernen? Ich meine, ich lerne schon welche kennen in Diskotheken oder Kneipen oder so. Und dann heißt es immer, man lernt sich kennen, kommt sich ein bisschen näher. Man ist sich auch sympathisch, man mag mich wohl auch. Aber das war es dann auch. Und das beste Beispiel war vor knapp einem halben Jahr. Lerne jemanden kennen und mag die Person auch, oder die Frau. Und irgendwann habe ich mal den Mut, das zu sagen. Und sie sagt auch, ja, sie mag mich zwar auch sehr, aber mehr erstmal noch nicht, mal langsam angehen lassen. Und nach ein paar Wochen lernt sie was Neues kennen und eine Woche später sind sie zusammen. Und da denke ich ja, warum hat die mich nicht genommen? Mhm. Und, ja, weil sie vermutlich nicht in dich so verliebt war, ne? Ja, gut, aber irgendwie denke ich nach, wenn man jetzt zig Jahre sich eigentlich schon für Frauen interessiert und erst, sag ich mal, mit zwei Frauen was gehabt hat im Bett und dann denkt man irgendwie, man ist zu hässlich oder sowas. Aber ich hab ja, wie bist du denn? Wie würdest du dich denn selbst äußerlich so einstufen? Normal aussehend? Beschreib dich mal, wie groß bist du? Knapp 1,80. 1,80, wie dick? Wie viel Gewicht hast du? 76 Kilo. Ist okay. Ja, bis vor einem Jahr hatte ich noch über 100 drauf gehabt. Oh, das ist aber alle Achtung. Und ja, das hatte ich auch gedacht, weil es liegt an mir äußerlich und habe halt versucht, aus Frust dann das runtergehungert. Ja. Und aber... Aber das ist doch schon mal ganz gut, das Gewicht ist ja optimal so. Ja, aber gebracht hat es irgendwie nicht wirklich. Nee, aber das ist ja schon mal eine ganz gute Voraussetzung. Und sonst so vom Gesicht her ganz okay, normal. Ja, ich... Also du hast nicht drei Nasen oder fünf Augen oder sowas? Nein. Deswegen ist eigentlich deine Beziehung damals auseinandergegangen? Das war einfach, ja, die ist erst, hat sich erst ein bisschen verzogen von den Wohnsitzen her. Mhm. Und, hat das mehr oder weniger verlaufen. Mhm. Und, Also es wurde eine Fernbeziehung, dann ist das so auseinandergeplätschert. So geplätschert. Und, Also André, ich will dir mal sagen, da darf man jetzt nicht jammern und selbstmitleidig werden. Ja, ich krieg's zu hören, immer von einer guten Freundin halt, ja, du bist ein lieber Kerl und eigentlich müssten die Frauen hinterherlaufen vom Charakter her, aber das hilft mir auch nicht weiter. Nee. Weil irgendwie glaube ich da langsam nicht schwer dran. Ne? Aber es hilft auch nicht weiter, das zu beklagen. Das ist jetzt ein harter Satz, was ich sage. Es hilft auch nicht weiter zu jammern und selbstmitleidig sich die Wunden zu lecken. So, mich will ja doch keiner haben. Weißt du, was das Einzige wirkt in einer solchen Situation? Der Satz, immer aufs Neue und immer weiter und immer wieder. Und wenn du noch zwei oder drei Jahre wartest, irgendwann klappt es. Das ist die einzige Chance, die man hat und die du auch hast. Ja, das versucht man sich ja auch, versucht man auch immer selber zu sagen. Weißt du, was die größte Gefahr wäre, wenn du dich jetzt zurückziehst, wenn du sagst, ach, ich gehe gar nicht mehr raus, ich quatsch gar keine Frauen mehr an. Und dich abkapselst, dann kannst du es wirklich vergessen. Die ja, das habe ich ja schon mal fast gehabt. Also ich sag mal, vor einem Jahr ging es mir ziemlich dreckig. Also mir fehlt ungefähr ein Monat, weil ich mich vor Frust eigentlich zugesoffen habe. Ja, das ist genau alles, was falsch, was man machen kann. Und ich finde gut, dass du dich die Äußerlichkeiten, dass du dich runtergehungert hast, dass dein Körper in Ordnung ist. Ich glaube, man kann sich mal herausnehmen, mal wieder ein paar Tage die Wunden zu lecken und von mir ist auch depressiv drauf zu sein. Aber da muss man sich immer wieder selbst in den Hintern treten und sagen, was bleibt mir übrig? Ich muss aktiv sein. Und nur wenn ich aktiv bin, habe ich die Chance, dass ich eine Frau finde, dass sich etwas ergibt. Nur das ist der einzige Rat, den man dir oder den man Leuten geben kann, den ich mir selbst immer wieder gegeben habe, wenn ich in solchen Lagen war. Ja, das hört sich immer nach einer Lappalie an. Andere sagen, andere haben andere schwere Probleme, wie ich das eben gehört habe. Das ist keine Lappalie. Das kann ich gut verstehen, dass das einen das mürbe macht auf Dauer. Aber das hilft gar nichts. Immer weiter und ja, immer neu versuchen. Vor allem, wenn man sich irgendwie Wochen, Monate um eine Frau bemüht, nun die lernt einen neuen kennen, nach doof gelaufen. Doof gelaufen. Ja. Vergiss es. Ja. Weg damit. Auf zu neuen Ufern. Ja? Nicht nach hinten gucken, nach vorne. Mit 24 sind andere schon verheiratet. Na, weißt du, wenn du jetzt 44 wärst und sagst, ich habe 20 Jahre gesucht und keine gefunden, dann wären wir jetzt schon ein bisschen mulmig hier. Wir denken, was sagst du dem denn jetzt? Aber mit 24 und drei Jahre gewartet, gut Ding will Weile haben und eine große Liebe fällt nicht so leicht vom Himmel. Ja, so, so André, das musst du dir immer wieder sagen, auch wenn es dir richtig schlecht geht. Nur so kannst du es schaffen. Ich wünsche dir eine tolle Frau. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Daniel, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Daniel. Ja, also ich wäre eigentlich ein gutes Thema für die nächste Sendung. Ja, ich habe eine dunkle Seite, die eigentlich mir jetzt gerade am Wochenende richtig bewusst geworden ist. Und nämlich, ich habe eigentlich die Liebe des Lebens gefunden, wie ich meine. Also das Gegenteil von André. Bloß, ich bin eifersüchtig. Ich bin so eifersüchtig, dass ich kann das nicht kontrollieren. Also Moment, du hast am Wochenende jetzt erst die Liebe deines Lebens gefunden? Nein. Die Liebe meines Lebens habe ich, jetzt im Januar kennengelernt. Du bist mit ihr oder ihm? Ihm. Mit ihm? Freund, ja. Mit einem Freund. Seit Januar zusammen? Genau. Und seid ihr ein glückliches Paar? Ja. Also an sich... Eigentlich schon. Fehlt mir... so wenn ich mit ihm zusammen bin, es fehlt mir einfach gar nichts. Es ist... perfekt. Es ist perfekt. Nur... Was ist jetzt am Wochenende passiert? Am Wochenende waren wir in der Disco und ich musste vorher arbeiten. Er ist schon vorher gegangen und ich bin um 2 Uhr so dazugestoßen. Er hatte nochmal die Eintrittskarte und wir waren um 2 Uhr verabredet, dass er rauskommt. Und hat mir diese Karte dann gegeben, hat mir als Begrüßungswort gleich gesagt, ich habe jemanden kennengelernt heute hier. Ich habe mit ihm getanzt und du sollst wissen, es ist nichts. Ich will nur Spaß haben und... Ach so, er hat also nur jemanden in der Disco kennengelernt und hat mit dem gequatscht und getanzt. Genau. Er hat sich nicht in den verguckt, in ein paar Sekunden schon. Nein. Nein. Also so war das nicht gedacht. Und jedenfalls war mir das, also fand ich das in Ordnung, wenn mir das so klar sofort sagt. Er ist auch ein ganz ehrlicher Mensch. Und eigentlich ist das schon ein Hinweis darauf, dass ich nicht eifersüchtig sein sollte, dass er eigentlich die Wahrheit sagt. Aber? Bloß als ich dann dazu stieß, auf der Tanzfläche, tanzte er wieder mit ihm. Und als ich das dann sah, ging dann alles flöten, also sämtliches Vertrauen, sämtliche Sicherheit. Was hast du gemacht? Ich habe das hingenommen. Er hat mich nochmal gefragt, ob ich dann ein Problem mit hätte oder nicht. Ich dachte, du hättest eine Szene gemacht auf der Tanzfläche. Nee. Also ich bin nicht der Typ. Ich bin einfach jemand, der einsteckt in solchen Situationen und der dann nicht sofort sagt, das passt mir eigentlich Verstehe. Nicht. Verstehe. Das ist am Wochenende passiert. Gab es denn jetzt danach, Sonntag oder heute, vielleicht irgendwie einen großen Streit zwischen euch? Ich habe heute mit ihm darüber geredet. Das erste Mal, dass ich ihm wirklich klar machte, dass es mir doch was ausgemacht hat. Wie war denn das eigentlich dann an dem Abend? Seid ihr denn dennoch zusammen nach Hause gegangen, ihr beiden, du und dein Freund? Ja. Das schon. Und habt aber nicht viel geredet darüber und die Stimmung war ziemlich unten? Ich habe ihnen schon so ein bisschen erzählt, dass es da Kleinigkeiten gab, die mich störten, wenn er ihn angefasst hat oder... Irgendwas. Wie reagiert er darauf, wenn du so doch ein bisschen übergenau bist? Er sagt, er versichert mir immer wieder, dass es nichts ist. Hat er heute auch gemacht. Und ich habe einfach, wenn er mir das sagt, wenn er mir in die Augen guckt, dann sage ich, dann weiß ich einfach, dass er nicht lügt. Aber, jetzt rufst du bei mir an, weil du brodelst innerlich. Genau. Vor Eifersucht. Und weil du Angst hast, dass du vielleicht was kaputt machen könntest. Genau. Du hast dich bisher noch im Zaun gehalten. Gestern, heute, vorgestern. Du hast keinen großen Terz gemacht, noch nicht. Ich habe keinen großen Terz gemacht, weil das Problem ist ja, dass er ist ja kein Deutscher, er ist nach Deutschland gekommen, weil er in Frankreich sich eingeengt gefühlt hat von seiner Familie und von seinem Ex-Freund. Und er ist jetzt blüht er eigentlich richtig auf, sagt er. Wohnt ihr zusammen? Nein. Jetzt hast du die Angst, die berechtigte Angst, dass du ihn vielleicht wieder einengen könntest. Genau. Also Lani, ich glaube, wenn man so eine gute Beziehung hat, wie du sie anfänglich geschildert hast, du sagst, das ist eigentlich perfekt mit uns beiden. Ja. Ich liebe den ungemein und er liebt mich auch ungemein. Ja. Dann musst du diese Seite in dir, das ist wirklich eine dunkle Seite, die musst du bis aufs Messer bekämpfen. Ja. Und damit kannst du, ich meine, das wird dir auch klar sein, und ich sag's dir trotzdem nochmal, weil das so wichtig ist, dass man das von draußen gesagt bekommt, damit kannst du die tollste Liebe kaputt machen. Ich weiß das, ich bin mir dessen bewusst. Deswegen finde ich schon mal gut, dass du keine große Szene gemacht hast. Domian, ich habe in meinen, mit meinen vorigen Freunden, Ist das auch schon aufgetreten? Ich habe gedacht, dass ich daraus gelernt habe. Ich habe einmal einem Ex-Freund nachspioniert. Da bin ich aufs Dach gestiegen und habe ihn beobachtet, ob er da irgendjemanden zu seiner Wohnung hat. Und eigentlich habe ich einen guten Ausfischer bekommen, weil dann irgendjemand befürchtet hat, dass jemand in dieses Haus, auf dem ich stand, irgendwie einbrechen wollte und hat die Polizei gerufen. Und es ist alles glimpflich ausgegangen. Mhm. Aber es hat mir so einen Schrecken verpasst, dass ich gedacht habe, daraus lernst du. Mhm. So, jetzt nach ein paar Jahren bin ich wieder sehr, sehr verliebt. Also mhm. ich möchte sagen, echt wirklich, das ist so perfekt, dass ich habe gedacht, das ist so, dann wirst so du perfekt, dich, dann wirst du dich deswegen jetzt, Angst. Das wirst du dich ganz schön ganz diszipliniert am Riemen reißen und dieses Thema überhaupt nicht mehr auf den Tisch legen. Von vorgestern, vom Wochenende. Du wirst ab morgen völlig normal sein, so wie es immer war, und dieses überhaupt nicht mehr thematisieren. Überhaupt nicht mehr. Können wir uns da einigen auf? Gibt's mir dann? Ja, gut, aber ich weiß nicht, es ist so eine Sache, die mich von innen auffrisst, auch wenn ich ihm glaube. Deiner, da musst du einfach hart gegen dich sein. Was willst du denn machen? Da kannst du auch nicht mit ihm drüber reden, weil das ist nur nervig auf Dauer für ihn. Ich weiß das. Du kannst ich bin derjenige, der sofort grünes Licht gibt für große Eifersuchtsaktionen, wenn was begründet ist, ne? Ja. Wenn er dich irgendwie verarschen würde oder wenn da doch was laufen würde oder so, dann hast du alles Recht der Welt, finde ich, da Recht auf den Tisch zu hauen. Aber so nicht. Du bist 23 Jahre alt, sei glücklich. Wir haben hier gerade mit dem André vor dir gesprochen, der gar keine Freundin hat, wo nichts liebemäßig läuft. Du hast eine große Liebe. Und der wird dich umso mehr lieben, wenn der merkt, dass du wirklich gegen diesen Zug in dir ankämpfst. Das will ich wirklich. Ja, das beeindruckt einen doch auch. Wenn ich mit meinem Partner zusammen bin und weiß, der hat so eine Macke und ich kriege mit, der kämpft wirklich gegen diese Macke an, steigt der doch in meinem Ansehen enorm. Und er sackt in meinem Ansehen, wenn ich merke, der lässt sich wieder gehen in all seinen Sachen, die er da so hat. Domian, ich habe es versucht an diesem Abend. An diesem Abend habe ich mich am Riemen gerissen. Mhm. Da habe ich mit diesem anderen Typen sogar gesprochen. Ich habe ihm ein Getränk ausgegeben. Ich habe mit ihm getanzt. Gut, ja. Mhm. Trotzdem sah ich, dass dieser Typ auf mich nicht so reagierte wie jetzt mein Freund. Mhm. Dass da irgendetwas ist, was mir gefährlich sein kann. Mhm. Und dennoch, natürlich, es kann ja auch sein, dass der andere scharf auf deinen Freund ist, das kann ja auch sein. Ja. Das ist ja nur auch okay, das ist ja nicht schlimm. Du musst einfach nur sehen, wie dein Freund sich verhält. Und wenn dein Freund sich wirklich korrekt verhält dir gegenüber, dann ist es in Ordnung. So, Daniel, okay. Hart mit dir umgehen, knallhart, runterschlucken. Okay. Er soll dich noch mehr lieben, das ist das Ziel. Okay? Ja. Alles Gute. Danke. Tschüss, Daniel. Tschüss. Dennis, ne, Denise, ich sag immer dieser Name, ich sag immer Dennis, Denise, stimmt, ne? Hallo. Eine Frau, 23 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit, aber wir beide beeilen uns jetzt. Um was geht's? Oh, muss ich mich so beeilen jetzt? Ja. Ja, schau mal, jetzt habe ich es endlich geschafft. Ich bin in München, bin eigentlich aus der Schweiz. Ja. Jetzt bin ich für 4 Tage in München, habe gedacht, muss ich einfach mal versuchen, dich zu erreichen. Ja. Denn ich bin erstens ein riesengroßer Fan deiner Sendung. Aha. Siehst du sie in der Schweiz auch? Ja, in der Schweiz. Und jetzt bin ich hier im München Hotelzimmer und habe keinen WDR und sie und höre dich überhaupt nicht. Ach, das ist ja ein Ding. Was ist das für ein Hotel, wo kein WDR zu sehen ist? Mein Gott. Das ist Wahnsinn. Und in der Schweiz sehe ich dich jeden Tag. Das ist Wahnsinn. Das ist ja schön. Und das ist ehrlich gesagt wahnsinnig gut. Ich war jetzt über 6 Jahre ziemlich schwer krank. Mhm. Und ich wollte einfach sagen, dass jede Krise eigentlich auch eine Chance ist. Mhm. Eine Chance ist. Ich hatte gelähmte Beine, konnte nicht mehr gehen, musste in Reha-Kliniken und. Meine Blase war gelähmt, mein Magen und Darm, die beiden sind immer noch gelähmt. Ich muss mir jetzt jeden Tag einfach ein starkes Medikament spritzen, damit dieser irgendwie arbeitet und so. Ich bin immer noch bei vielen Ärzten und so. Aber ich muss ehrlich sagen, das Leben ist einfach schön. Und ich bin trotz allem, trotz den Einschränkungen, die ich eigentlich jetzt noch habe, sehr, sehr glücklich. Das ist natürlich ganz toll, wenn man das hört von jemandem, der so krank war und so viel Beschwerden hatte und so viel ertragen musste, dann zu sagen, das Leben ist doch schön. Das ist schon ein toller Ausspruch. Ja, ich denke immer, es gibt viel Schlimmeres auf der Welt. Mhm. Und ich meine, ich hatte eine schwere Zeit, aber immer als ich tief unten war, konnte ich auch wieder eine Chance geben, denken, okay, das war vielleicht der falsche Weg, gehe ich einen anderen Weg. Und so fand ich irgendwie immer wieder aus dem Loch hinaus. Wobei ich sagen muss, allein hätte ich das nicht geschafft. Ich habe natürlich psychotherapeutische Hilfe, die mich in den Jahren immer unterstützt hat. Ja. Vor allem auch meine Mami, die für mich da ist und mir immer hilft. Und ich schreibe sehr, sehr viel und jetzt mache ich so erste Schritte im Journalismus. Ja. Ich bin jetzt eben hier in München, mache morgen ein Interview hier. Liebe Dennis, weißt du, was ich jetzt machen muss? Ich muss ganz unhöflich sein und mich sofort von dir verabschieden, weil die Sendung gleich vorbei ist. Nein. Wir haben 2,5 Minuten miteinander geredet. Es hat mich irre gefreut, dass du doch noch dran gekommen bist. Ich wünsche von Herzen alles Gute und auch beruflich toi toi toi. Danke. Mach's gut. Tschüss. In der Technik, Michael Jansen, morgen heißt unser Thema meine dunkelste Seite. Was ist eure dunkelste Seite? Wie lebt ihr diese dunkle Seite aus? Oder habt ihr Angst vor dieser dunklen Seite? Morgen 1 Uhr Radio SF, der Fernsehen, macht's gut, ciao.